Sie hören den Artikel Planungssystem, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 9. Juli 2012. Planungssystem. Ein Planungssystem ist ein Anwendungssystem, welches darauf abzielt, dass zum einen die bei der Planung von Unternehmensprozessen verwendete Daten zuverlässig sind und zum anderen mehr Alternativen innerhalb des Planungsprozesses betrachtet werden können. Planungssysteme und Kontrollsysteme. Zusammen mit den Kontrollsystemen gewährleisten Planungssysteme eine präzise Planung und Kontrolle von Unternehmensprozessen. Das Gegenteil von Planungs- und Kontrollsystemen sind die operativen Systeme, die sich eher mit dem operativen Prozess, also der Prozessdurchführung selbst beschäftigen. Planungs- und Kontrollsysteme sind vor allem für das mittlere Management in den Bereichen der Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Lagerhaltung, Produktion, Versand und Kunden relevant, ebenso wie für das Top-Management in Bezug auf die Unternehmensplanung. Allgemein lassen sich die Funktionen der Planungs- und Kontrollsysteme auf der Ebene des mittleren Managements in die Funktionen Finanzwesen, Rechnungswesen, Gebäudemanagement und Personalwesen herunterbrechen. Sie hörten den Artikel Planungssystem, gesprochen am 31. Mai 2013 von Mark Kohaupt mit dem Benutzernamen DebugLevel. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/planungssystem. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 und Ported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.